Einfaches Leben. Nur moderne digitale Kommunikation nicht. Simple life. Only modern digital communication isn't. Von bei Friedrich August Wilhelm Erxleben, The Younger. Copyright 2024 bis 2026 ist belanglos, weil ausschließlich für Teufelsanbeter und ähnliche Gestalten. Copyright is irrelevant for being exclusively for devil worshippers and similar characters. Außerdem immer dran denken. Also always remember. The best things in life are free. And certainly not just for bird and bee. Da kann der blödsinnige Popsong sagen, was will. No matter what the stupid pop song says, though some prefer bland money, the idea is life's true honey. Widmung und Intro. Dies Stück ist Michael und ein ganz klein bisschen auch Anja, seiner Freundin aus Wuppertal, gewidmet, ohne die es nicht geschrieben worden wäre. Ihn kannte ich seit 1977 von der Schule her. In den folgenden 25 Jahren haben wir Zeit miteinander verbracht wie die besten Freunde, so viel und so gut. Wir waren mehrfach zusammen in Urlaub, haben zusammen musiziert in verschiedenen Bands, haben auch zusammen gelacht, geweint, gewohnt, gearbeitet und ich war sogar, wenn auch nur schlafender Zeuge, seiner Entjungferung nach einer langen Nacht auf der Walze. Dann bin ich nach England ausgewandert in 2002 und wir haben uns buchstäblich aus den Augen verloren. Der Kontakt zwischen uns ist dann in 2007 abgebrochen und 17 Jahre später habe ich versucht, ihn wiederherzustellen. Der folgende Brief ist der traurige Schlussstrich nach fast 50 Jahren einer letztlich sehr einseitigen Beziehung. Aber ich hätte es nicht nur wissen können, sondern müssen, dass man im Gespräch mit einem Deutschen am besten auf alles verzichtet, was an Deutschland und alles Deutsche erinnert, zumindest seit 1945. Da gäbe es noch so manches zu sagen, aber das würde auch nichts mehr ändern. Also, was bleibt? Dass ihr, liebe Leser, wenn ihr mit einem Deutschen redet, am besten so tut, als wäre oder sie aus Afrika oder sonst woher, nur eben nicht aus Deutschland. Und dass ihr außerdem den Themenbereich Geschichte, am besten die gesamte Vergangenheit und darüber hinaus gewisse Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel Jude, antisemitisch etc. etc. ausblendet. Sonst geht's euch wie mir und ihr seht euch einem kopflosen Wilden gegenüber, der euch nicht mehr kennen oder erkennen will. Und wie man das machen könnte, soll dieser Brief euch zeigen. Viel Spaß beim Lesen. PS, Text in eckigen Klammern war natürlich nicht Teil des Briefes, sondern dient lediglich zur Erläuterung. PPS, die Apostrophen um die Jahreszahlen, also dass ich die Jahreszahlen immer so ausspreche wie in Anführungsstrichen, haben auch einen Grund, vollkommen unabhängig von unserer Geschichte, aber hier ist nicht der richtige Ort, darauf einzugehen. Die Fälschung der Geschichte des Urchristentums von Wilhelm Kammerer und die beiden Magazinartikel eines gewissen Rabbi Ravage von 1928 geben Auskunft.